Ich habe vor kurzem in meinem Garten gearbeitet. Hace poco trabajé en mi jardín. Nicht im Dreiviertel- oder Viervierteltakt. No en tres cuartos o en cuatro cuartos en el tacto, sino en dos, en doble tacto. Und habe mich da so richtig ausgetobt. Y he trabajado ya con mucha conciencia, fuerte. Es ist Abend geworden. Y llegó la noche. Und ich will reingehen. Y quería entrar. Oh. Da war mein Schlüssel weg. Mi llave no estaba ahí. Aber dann habe ich mir gedacht, y luego pensé, wer nicht sucht, der findet auch nichts. Aquel que no busca, no encuentra. Und habe mich doch auf die Suche gemacht. Entonces me hice a la búsqueda. Ich habe ein Stoßgebet losgelassen. Hice una pequeña oración. Herr, ich brauche meinen Schlüssel. Señor, necesito mi llave. Und nach ein paar Minuten habe ich ihn gefunden. Y después de un par de minutos pude encontrarla. Es war mir eine große Lektion. Para mí fue una gran lección. Wie viel Zeit verbringen wir in unserem Leben mit Suchen? ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestra vida buscando? Wer von euch ist sehr ordentlich? ¿Quién de ustedes es muy ordenado u ordenada? Also, wenn es um Papier geht, ich nicht. Si se trata de papeles, yo no. Da lebe ich nach dem Motto. Vivo bajo la bajo el lema. Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen. Aquel que mantiene el orden es muy perezoso para buscar. Aber ein anderer Gedanke hat mich auch beschäftigt. Pero otro pensamiento también me estuvo ocupando en la cabeza. Es ist ein Zitat. Es una cita. Die Suche nach Kleinigkeiten verhindert das Finden des Wesentlichen. La búsqueda por las cosas mínimas obstaculiza el encontrar lo esencial. Lo esencial. Lo esencial. Miguel und ich haben einen Deal gemacht. Miguel y yo hemos hecho un trato. Jedes Mal, wenn ich zum Predigen komme, lerne ich ein neues Wort. Cada vez que venga a predicar, voy a aprender una nueva palabra en español. Und in 20 Jahren predige ich in Spanisch. Y en 20 años predicaré. Muss ich übersetzen? Alle verstehen das. Okay. Es sind mir noch andere Gedanken durch den Kopf gegangen. También tuve otros pensamientos en la cabeza. In der Bibel gibt es viele Stellen über das Suchen und Finden. En la Biblia hay muchos pasajes que hablan acerca de buscar y encontrar. Und da geht es nicht um irgendwelche Kleinigkeiten. Y no se trata de cosas mínimas, sin importancia. Da geht es um lo esencial. Se trata de das Wesentliche. Danke. Der Prophet Amos schreibt, el profeta Amos escribió, sucht mich, so werdet ihr leben. Así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Das ist eigentlich ein sehr kurzer Satz. Realmente es una frase bastante corta. Aber Gott kommt hier ganz knapp auf den wesentlichen Punkt. Pero Dios habla y toca el tema muy, muy puntualmente. War das Volk Israel? Porque el pueblo de Israel, die hielten sich für toll. Se sentían muy bien consigo mismos. Und sie haben gemeint, sie wären ja fromm. Y pensaban que eran muy piadosos. Gott kann mit uns zufrieden sein. Pensaban ellos, Dios puede estar contento con nosotros. Rein äußerlich lief's in Israel toll. Superficialmente todo iba muy bien. Wirtschaftlicher Aufschwung. Finanziellmente también había éxito. Im Land war alles in Ordnung. En el campo todo estaba en orden. Aber unter der Oberfläche. Pero debajo de la superficie. Da war Lüge. Había mentira. Korruption und Betrug. Corrupción y engaño. Das sind Menschen übervorteilt worden. De manera que la gente no era vista con. Arme sind hoffnungslos ausgebeutet worden. Los pobres eran explotados. Und das sind Dinge, die Gott nicht will. Y son cosas que a Dios no le agradan. Gott nennt das Sünde. Eso le llama Dios pecado. Und Gott sagt durch seinen Propheten immer wieder, y Dios dice a través de sus profetas siempre, lasst diese Dinge, sie werden euch zerstören. Dejen esas cosas van a destruirlos. Das zieht sich über Jahre hin. Y eso es, pasan los años y es siempre lo mismo. Gott sagt nicht, ändert euer Verhalten hier ein bisschen und dort ein bisschen. Dios no dice, cambien un poquito de su comportamiento aquí y otro poquito acá. Versuch's mit der Wahrheit ein bisschen genauer zu nehmen. No nos dice, intenten vivir un poquito en verdad. Und dann wird das schon werden. Y entonces van a alcanzarlo. Nein, Gott sagt hier knallhart, kehrt um. Dios dice puntualmente, diríjanse a mí, conviértanse. Nicht macht irgendetwas. No es hacer cualquier cosa. Sucht mich. Búsquenme. Weil sonst werdet ihr sterben. Porque si no, van a morir. Israel hat das lange ignoriert. El pueblo de Israel ignoró eso por mucho tiempo. Sie wollten in keiner Beziehung mit Gott leben. Ellos no querían tener una relación con Dios. Und die Folge war das Gericht. Y la consecuencia fue el juicio. Viele Menschen mussten sterben. Muchas personas tuvieron que morir. Wenn Gott sagt, sucht mich, so werdet ihr leben. Cuando Dios dice, búsquenme, entonces van a vivir. Dann heißt das, wir brauchen diese lebendige Beziehung zu Gott. Eso significa que necesitamos esa relación viva con Dios. Weil wir sonst nicht leben. Porque si no, no vamos a vivir. Ich habe mich in meinem Garten sehr unmotiviert auf die Suche begeben. Empecé a buscar mi llave muy desmotivado en mi jardín. Und oft haben wir da gute Ausreden. Y con mucha frecuencia tenemos buenos pretextos. Ich weiß noch, als ich 14 war, recuerdo que cuando tenía 14 años, hat mein Vater gerade ein Haus gebaut. Mi padre construyó una casa. Und er hat mich geschickt, einen Balken zu suchen. Y me mandó a buscar un montón de madera. Ich hatte keine Lust. Yo no tenía ganas. Ich habe so getan, als würde ich suchen. Y yo, bueno, hice como si estuviera buscando. Obwohl ich ganz genau wusste, wo die Balken lagen. Y yo sabía exactamente dónde estaban los trozos de madera. Letztendlich habe ich meine Zeit und die Zeit von meinem Vater vertrödelt. Y al final, no solamente perdí mi tiempo, sino también el tiempo de mi padre. Vielleicht hast du auch keine Lust zu suchen. Tal vez tampoco tengas ganas de buscar. Weil du schon oft vergeblich gesucht hast. Porque seguramente muchas veces has buscado por gusto. Und du sagst dir, diese Enttäuschung gebe ich mir nicht mehr. Y piensas, bueno, esa decepción no quiero volver a vivirla. Wenn es aber um das Wesentliche geht, pero si se trata de lo esencial, dann sagt Gott in Jeremia 29, entonces dice Dios en el libro de Jeremías, capítulo 29, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, y me buscaréis y me hallaréis, porque dann, me buscaréis de todo vuestro corazón, dann will ich mich von euch finden lassen, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Jeder Sportler, todo deportista, der unmotiviert an den Start geht, que empieza en la partida desmotivado, der wird nichts erreichen. Él no va a lograr nada, no va a ganar. Vielleicht sehnen wir uns schon lange nach einem erfüllten Leben. Tal vez añoramos desde hace mucho tiempo tener una vida con propósito. Aber wir machen uns nur halbherzig auf die Suche. Pero empezamos nuestra búsqueda con poco entusiasmo. Oder wir suchen, ich damals, o buscamos como yo en aquel entonces, am falschen Ort, en un lugar no indicado. Warum kommst du hierher? ¿Por qué vienes aquí? Nette Leute, hay gente simpática aquí, die deine Sprache sprechen, que habla tu idioma, peppige Musik und Lieder, muy buena música, música movida y canciones vivas, leckeres Essen hinterher, comida rica. Aber es ist ein Stück Heimatgefühl. A lo mejor sea ese sentimiento de estar en tu tierra, estar en casa. Und wir brauchen das für unser Miteinander. Y realmente necesitamos eso para estar uno con el otro. Ich war letztes Jahr einige Wochen im Ausland. El año pasado estuve un par de semanas en el extranjero. Und ich habe auch meine deutsche Sprache und mein deutsches Essen vermisst. Y eché de menos mi idioma alemán y mi comida alemana. Aber ist das das Wesentliche? Pero es lo esencial. Wenn du hierher kommst, ist das das Wesentliche? Cuando vienes aquí, es lo esencial. Ich denke, hier geht es um Jesus. Pero aquí se trata de Jesucristo. Und das ist das Wesentliche für unser Leben. Y eso es lo esencial para nuestra vida. Und es sind hier Menschen, die sind mit ihrer Suche da angekommen, bei Jesus. Aquí son personas que han llegado en su búsqueda y han encontrado a Jesús. Und wenn du mit deiner Suche selber nicht klarkommst, y si es que tienes dificultades con tu búsqueda, dann geh auf diese Menschen zu. Entonces acércate a esas personas. Und sie werden dir helfen. Ellas te ayudarán. Jeder Mensch braucht etwas, was ihn antreibt. Toda persona necesita algo que lo motive. Das war der Werbeslogan einer Bank. Eso fue un eslogan comercial de un banco. Den Namen nenne ich jetzt nicht. No quiero mencionar qué banco. Was treibt dich an? ¿Qué es lo que te motiva? Es gibt böse Zungen, die behaupten über mich. Hay malas lenguas que dicen sobre mí. Ich werde ein Blaulicht- und Adrenalin-Junkie. Que dicen que yo soy como una sirena de policía o un yankee lleno de adrenalina. Ich sehe das natürlich nicht so. Claro que yo no me veo así. Aber es gibt Leute, die brauchen diesen Adrenalinkick. Pero hay personas que necesitan ese kick, ese movimiento de adrenalina. Das normale Leben ist einfach viel zu normal. Porque la vida normal para ellos es demasiado normal. Und sie brauchen irgendetwas. Y ellos necesitan algo. Und sie brauchen immer mehr. Y necesitan más. So wie ein Süchtiger immer mehr Alkohol braucht. Así como un adicto necesita más alcohol. Und wenn das Wochenende oder der Urlaub vorüber ist, y cuando el fin de semana o las vacaciones han terminado, dann kommt der große Absturz. Viene la gran caída. Andere brauchen den Erfolg. Otros necesitan el éxito. Die total tolle Karriere. Una profesión, una carrera buenísima. Und sie haben mit 35 den Job, den sie immer wollten. Y con 35 años ya tienen la carrera y la profesión que ellos querían. Und auf der Leiter geht's nicht mehr weiter. Y ya no se puede subir más, ¿no? Ya no se va más. Und wie viele steigen mit 40, 45 aus? ¿Y cuántos con 40 o 45 tiran la toalla? Aus ihrem Job. De su trabajo. Aus der Gesellschaft. O de la sociedad. Oder aus ihrer Beziehung. O simplemente de sus relaciones personales. Weil es für sie öde ist. Porque se convierte todo en tan aburrido, tan detestable. So ein Erfolgreicher ist zu Jesus gekommen. Un tipo así, exitoso, vino a Jesús. Ich habe ihn jetzt mal Pari 8 Boy genannt. Al que yo he llamado Pari 8 Boy. Wisst ihr, was ein Pari 8 Boy ist? ¿Saben qué significa Pari 8 Boy? Porsche. Porsche. Armani. Armani. Rolex. Und iPhone 8. Pari 8 Boy. Der hat alles erreicht. Él había conseguido todo. Der hat alles, was er braucht. Und viel mehr. Tenía todo lo que necesitaba y aún mucho más de eso. Aber da drin ist er leer. Pero en su interior había solamente vacío. Und er fragt Jesus, wie kriege ich ein richtig gutes Leben bei dir? Y él le preguntó a Jesús, ¿cómo es que puedo tener una buena vida contigo? Und er hat immer die besten Entscheidungen getroffen. Él siempre encontraba las mejores decisiones. Er hatte den absoluten Riecher für die Börse. Nochmal bitte. Er hatte den richtigen Riecher für die Börse. Tenía un buen olfato para la bolsa, para invertir en la bolsa. Aber hier hat er die falsche Entscheidung getroffen. Pero en esta parte él no tomó la mejor decisión. Und er ist so leer weggegangen, wie er gekommen ist. Y se fue así como vino, vacío. Da gibt's aber auch viele andere. También hay otro tipo de personas. Deren Leben läuft nicht so erfolgreich. Cuyas vidas no son tan exitosas. Die sind enttäuscht und frustriert. Están decepcionadas, frustradas. Die waren schon immer auf der Verliererstraße. Siempre estuvieron al lado de los perdedores. Die haben sich abgerackert und nichts erreicht. Trabajaron y dieron todo, pero no lograron nada. Und sie hatten keine Hoffnung auf Veränderung. Ya no tenían ninguna esperanza de un cambio. Und denen sagt Jesus. Y a ellos Jesús les dijo. Bittet und euch wird gegeben. Pedid y se os dará. Sucht und ihr werdet finden. Buscad y hallaréis. Klopft an und euch wird aufgetan. Tocad y se os abrirá. Jesus lädt sie zu einem Leben mit sich ein. Jesús los invitó a una vida con él. Und er hat gesagt, ich erzähle euch nicht ein bisschen was über Leben. Y les dijo, no les estoy contando un poquito de lo que es la vida. Ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. He venido para que ustedes tengan la vida. Hier, bei mir seid ihr an der richtigen Adresse. Si están conmigo, entonces están en el lugar correcto. Hier, bei mir seid ihr mit eurer Suche am Ziel angekommen. Si estáis conmigo, entonces han llegado a la meta de su búsqueda. Ich stille deine Sehnsucht nach Leben. Yo tranquilizo esa añoranza hacia la vida. Weil ich das Leben bin. Porque yo soy la vida. In 1. Johannes 5 können wir lesen. En Primera de Juan, capítulo 5, podemos ver en el versículo 12. Wer den Sohn hat, el que tiene al Hijo, der hat das Leben. Tiene la vida. Wer den Sohn Gottes nicht hat, el que no tiene al Hijo de Dios, der hat das Leben nicht. No tiene la vida. Du kannst Pari 8 Boy sein. Tú puedes ser un Pari 8 Boy o Girl. Und ohne das Leben gehen. Y a través de la vida. Aber du kannst das Leben auch haben. Pero tú puedes tener esa vida. Wenn du zu Jesus kommst und sagst, Herr, komm in mein Leben. Si es que vas donde Jesús y lo invitas a que venga a tu vida. Es ist schon viele Jahre her, da war ich bei der Bundeswehr. Hace muchos años yo estaba en el servicio militar, en la mili. Abends nach 22 Uhr. Por las noches, also las 10 de la noche. Licht aus. Las luces apagadas. Soldaten liegen in den Betten. Todos los soldados acostados en sus camas. Und plötzlich sprechen wir in unserer Stube über den Glauben. Y de pronto empezamos a hablar acerca de nuestra fe. Und da sagt einer meiner Kameraden zu mir. Y uno de mis compañeros me dice. Jesus, das ist eine Option für mich. Jesús, es una opción para mí. Die halte ich mir offen, wenn ich einmal älter bin. La dejo abierta, pero cuando sea viejo a lo mejor la tome. Und dann, wenn ich alt bin, komme ich drauf zurück. Y cuando ya sea viejo, voy a tomar este tema, lo voy a ocupar. Also, jetzt brauche ich Jesus nicht. Es decir, ahora no necesito a Dios. A jetzt lebe ich erstmal mein Leben. Ahora voy a vivir mi vida loca. Die Frage war, weißt du, ob du noch mal die Chance hast? La pregunta es, ¿sabes si tendrás otra oportunidad? Weißt du, ob du noch die Möglichkeit hast, dich für Jesus zu entscheiden? ¿Sabes tú si vas a tener la posibilidad de decidirte por él? Pari 8 Boy hat diese Chance vergeben. Pari 8 Boy tuvo esa oportunidad. Das Leben ist kein Fußballspiel. Das Leben ist kein Fußballspiel. La vida no es ningún partido de fútbol. Wenn du da eine Torschuss vergibst, si es que pierdes meter un gol, si es que no metes un gol, dann hast du die Chance noch mal was rauszuspielen. Tienes la oportunidad de seguir jugando y meter un gol. Und die Partie doch noch zu gewinnen. Y poder ganar el partido. Das Leben ist auch kein Computerspiel. La vida no es un juego de ordenador. Wenn du nicht mehr weiterkommst und verlierst, si es que ya no puedes continuar y pierdes, ein Mausklick, haces un clic con el ratón, Und du lädst den alten Spielstand. Y vuelves a poner el contador inicial en cero. Und du kannst es noch 100 Mal probieren. Y lo puedes hacer 100 veces. Aber weißt du, ob Jesus dir 100 Mal die Chance gibt? Pero sabes tú si Dios, si Jesús te da 100 veces una oportunidad? Es kann sein, dass im Lauf der Jahre viel von Jesus verschüttet geht in deinem Leben. Puede ser que en el paso de los años mucho has escuchado acerca de Jesús. Oder dass du ihn einfach vergisst. O simplemente que has olvidado. Ich arbeite zeitweise im Rettungsdienst. Yo trabajo salvando vidas. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verraten. Oh, perdón, lo he dicho. Aber da gibt es immer wieder Momente. Y ahí siempre hay momentos, situaciones. Da werden Menschen von einem Moment auf den anderen aus dem Leben gerissen. Hay personas que de un momento a otro se encuentran en una situación de consternación. Wir sind da so 4-5 Kollegen. Somos 4 o 5 personas, colegas. Alles so in meinem Alter. Casi todos tienen mi edad. Und die Betroffenheit ist immer besonders groß. Y la consternación siempre es muy grande. Wenn es Menschen trifft, die in unserem Alter sind. Cuando lo que pasa les pasa a personas en nuestra edad. Und ein Kollege von mir hat einmal gesagt. Uno de mis colegas dijo. Die Einschläge kommen immer näher. Los ataques son cada vez más cercanos. Ich habe es leider schon oft erlebt. Yo he experimentado eso muchas veces. Dass die Einschläge schon weit hinter mir waren. Que esos ataques sí estaban detrás de mí. Junge Menschen. Plötzlich tot. Uno, vea. Ah, ja. Una de las personas ha muerto hace poco. In Jesaja 55, Vers 6 spricht Gott. En el libro de Jeremías, capítulo 55, versículo 6, habla Dios. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Llamadle en tanto que está cercano. Die Bibel sagt uns, la Biblia nos dice, dass es eine Zeit geben wird, que habrá un tiempo, da wirst du auf diese Option Jesus später nicht mehr zurückgreifen können. En la que esa opción de aceptar a Cristo, a Jesús, no la vas a tener más. Das soll jetzt nicht der böse Zeigefinger sein. Va a ser un tiempo muy malo. Aber diese Option Jesus, die hast du heute, jetzt und hier. Pero esa opción de tener a Cristo en tu vida la tienes hoy, aquí. Was kann dir Besseres passieren? No puede pasarte algo mejor. Als Jesus gefunden zu haben. Que encontrar a Jesús. Amén. Amén.